Es ist das schönste Wort, das auf Erden klingt. Es ist das schönste Wort, das der Mund besingt. Es ist das schönste Wort, das die Welt durchdringt. Die Güte Gottes währet ewiglich. Seine Güte währet ewiglich. Seine Güte währet ewiglich. Drück die Sündenlast, suche bei ihm Rast. Die Güte Gottes währet ewiglich. Es ist das schönste Wort, das den Mut erhebt. Es ist das schönste Wort, das die Brust durchbebt. Es ist das schönste Wort, das die Welt belebt. Die Güte Gottes währet ewiglich. Seine Güte währet ewiglich. Seine Güte währet ewiglich. Drück die Sündenlast, suche bei ihm Rast. Die Güte Gottes währet ewiglich. Es ist das schönste Wort, das dein Herz entzückt, wenn dich Kummer plagt, wenn dich Schuld bedrückt. Blicke gläubig auf und du wirst beglückt. Die Güte Gottes währet ewiglich. Seine Güte währet ewiglich. Seine Güte währet ewiglich. Drück die Sündenlast, suche bei ihm Rast. Die Güte Gottes währet ewiglich.